Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hallo, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas. In der letzten Lektion haben wir gelernt, wie man ein Zimmer bucht. Hier eine kurze Wiederholung. Zuerst, ich möchte ein Standardzimmer buchen. 我想订一个标准间。 我想订一个标准间。 房费包括早餐吗？ 房费包括早餐吗？ Is the price inclusive Frühstück? 我要七点的叫醒服务。 我要七点的叫醒服务。Ich möchte einen Weckruf um 7 Uhr. 请问几点退房？ 请问几点退房？Entschuldigung, welche Zeit soll ich auschecken? Hören wir uns nun noch einmal die gesamten Dialoge an. 我想订一个标准间，多少钱一天？ 每天500元，请问您住几天？ 住四天。房费包括早餐吗？ 包括早餐。请问您需要什么服务？ 我要七点的叫醒服务。请问几点退房？ 下午两点之前。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我想剪头发，修一下就可以了。我想染头发，别剪太短了。 Xiao Lan, eine besondere Herausforderung für einen Ausländer ist es, in China zum Friseur zu gehen, weil man sich ja oft nur schwer verständlich machen kann. Nun, dann haben wir ja heute das richtige Thema ausgesucht. Gut, ich gehe also zu einem Friseursalon irgendwo in Beijing. Was sage ich dann? Ganz einfach. Ich möchte einen Haarschnitt. Auf Chinesisch heißt das 我想剪头发。 我想剪头发。 剪, schneiden. 剪. 头发, Haare. 头发. 我想剪头发. 我想剪头发. Ich möchte einen Haarschnitt. 我想剪头发. 你想怎么剪? 修一下就可以了. 好的, 请先洗头. Was heißt auf Chinesisch, nur etwas nachschneiden? Das heißt, 修一下就可以了。 修一下就可以了。 修一下 ,etwas nachschneiden. 修一下。 就 ,nur. 就。 可以 ,OK. 可以。 修一下就可以了。 修一下就可以了。Nur etwas nachschneiden. 我想剪头发。 你想怎么剪？ 修一下就可以了。 好的，请先洗头。 Manchmal möchte man sich seine Haare auch färben lassen. Wie kann ich danach fragen? Zum Beispiel so: 我想染头发。 我想染头发。 染 färben 染 头发 Haare 头发 我想染头发 我想染头发 Ich möchte meine Haare färben lassen 我想染头发 你想染什么颜色 棕色怎么样 不错很时髦 In dem Dialog eben habe ich das Wort棕色 herausgehört. Das bedeutet braun. Richtig. Im Chinesischen stellt man einfach beispielsweise Hei oder Bai vor das Zeichen Se, was Farbe bedeutet, und schon entsteht daraus Hei Se, also Schwarz, oder Bai Se, Weiß. Hei Se, Bai Se. Vor einem Nomen übernehmen diese Wörter dann die Funktion eines Adjektivs, zum Beispiel Hong Qi, Lü Shu, rote Fahne, grüner Baum. Hong Qi, Lü Shu. Sehr gut. Zurück zum Haare schneiden. Manchmal habe ich Angst, dass sie mir die Haare zu kurz schneiden. Wie kann ich dem Friseur sagen, das nicht zu machen? Du kannst sagen, Bie jian tai duan le. Bie jian tai duan le. Bie bedeutet nicht. Bie. Jian, schneiden. Jian. Tai, zu. Tai. Duan, kurz. Duan. Bie jian tai duan le. Bie jian tai duan le. Nicht zu kurz schneiden. 行, 保准您满意。 Zeit für eine kurze Wiederholung. 我想, ich möchte. 我想. 剪头发, Haare schneiden. 剪头发. 我想剪头发. Ich möchte einen Haarschnitt. 我想剪头发. 修一下, etwas nachschneiden. 修一下. 就可以, is okay. 就可以. 修一下就可以了. 修一下就可以了. Nur etwas nachschneiden. 染头发, Haare färben. 染头发. 我想染头发. 我想染头发. Ich möchte meine Haare färben lassen. 别剪, nicht schneiden. 别剪. 太短, zu kurz. 太短. 别剪太短了. 别剪太短了. Nicht zu kurz schneiden. Und nun noch einmal alle Dialoge auf einmal. 我想剪头发. 你想怎么剪? 修一下就可以了. 好的, 请先洗头. 我想染头发. 你想染什么颜色? 棕色怎么样? 不错, 很时髦. 别剪太短了. 行, 保准您满意. Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Die Friseurszene und die Schönheitsindustrie in China ist auf dem neuesten Stand. In manchen Haarsalons gibt es professionelle Stylisten, die auch Pflegeservice anbieten. So kann man sich zum Beispiel bei der Wahl eines Haarschnitts beraten lassen, etwa ob modern oder traditionell. Auch sind Haare waschen, Haare schneiden, färben oder Haarbehandlungen, Dauerwelle oder Föhnen im Standardangebot. Wie im Westen gilt, will man einen speziellen Haarstylisten, sollte man im Voraus einen Termin vereinbaren. Auch gibt es im Friseurladen verschiedene Pflegeprodukte zu kaufen. Und in manchen Friseursalons wird einem sogar eine kostenlose Kopf- und Schultermassage angeboten, um den Aufenthalt für noch angenehmer zu gestalten. Damit sind wir wieder am Ende der heutigen Lektion. Wie immer noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte einen Haarschnitt auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见! 再见!